Kundgabe 5643. Empfangen durch Bertha Dudde am 3.4.1953. Karfreitag. Weg nach Golgatha. Der Weg nach Golgatha war die Beendigung meines Erdenganges. Er war der Sieg und die Erfüllung. Er war der schwerste und bitterste Opfergang, denn er stand in seinen Einzelheiten klar vor meinem Auge bis zur Stunde des Todes. Ich wusste um alle Leiden und Qualen und ging doch diesen Weg bewusst. Doch mir stand ebenso die ungeheure Not der sündigen Menschheit vor Augen. Die unermessliche Sündenschuld und deren Auswirkung lag wie eine zusammengeballte Last auf meinen Schultern. Und ich wusste, dass, wenn ich diese Last abschüttelte, was ich wohl konnte in meiner Macht und Kraft, die Menschheit darunter zusammenbrechen musste und niemals mit der Last allein fertig werden konnte. Ich wusste, dass diese Sündenlast Ewigkeiten die Menschheit quälte und niemals zur Freiheit und Seligkeit gelangen ließ. Ich sah diese Qualen der gesamten Menschheit vor meinem geistigen Auge und mich erbarmte das unselige Geistige. Darum nahm ich der Menschheit die Sündenlast ab und ging den Weg nach Golgatha. Ich nahm das unsagbare Leid auf mich, um abzubüßen die Schuld, die so groß war, dass übermenschliches Leid nur als Sühneleistung genügte. Ich wollte darum leiden und sterben für die Menschen und in keiner Weise mein Leid abschwächen. Ihr Menschen werdet niemals die Größe meines Barmherzigkeitswerkes ermessen können, denn auch ihr, die ihr an mich glaubet, ihr wisset um meine Göttlichkeit, die auch das größte Leid abschwächen konnte. Ich aber litt und starb als Mensch. Alle Qualen, die ein Mensch nur ertragen konnte, wurden an mir ausgeübt. Seelisch und körperlich wurde ich in erbärmlichster Weise misshandelt. Meine Peiniger quälten nicht allein den Körper, sondern sie stießen so furchtbare und hasserfüllte Worte aus, dass meine Seele sie als Äußerungen der Hölle erkannte und unerträglich gemartert wurde. Was an Leiden überhaupt auszudenken ist, habe ich ertragen. Und das aus Liebe zu den Menschen, die ihre ungeheure Sündenschuld hätten selbst abbüßen müssen und dazu Ewigkeiten gebraucht hätten. Das Leid dieser Menschen konnte ich als Mensch Jesus übersehen. Und dieses unermessliche Leid wollte ich abwenden, indem ich ertrug, was zu ertragen ich fähig war. Meine Liebe konnte an der großen Not der Menschheit nicht vorübergehen. Sie wollte helfen. Sie wollte Erlösung bringen allen Geknechteten. Sie wollte Vergebung erflehen allen Sündern. Sie wollte die Sühne leisten und darum sich selbst dem himmlischen Vater zum Opfer bringen. Doch die Menschen müssen das geleistete Opfer anerkennen und sich von mir erlösen lassen. Darum rufe ich euch in heißester Liebe zu. Lasset mich nicht für euch das Opfer vergeblich gebracht haben. Erkennet, dass eine große Sündenschuld euch belastet und wollet, dass ihr frei werdet von ihr. Nehmet mein Kreuzesopfer als für euch dargebracht an. Stellet auch ihr euch unter das Kreuz von Golgatha. Lasset meine Leiden und meinen Tod am Kreuz nicht ohne Wirkung für euch bleiben. Traget alle eure Sünden zu mir, auf dass ich euch befreien kann, auf dass euch Vergebung werde, auf dass der Vater euch annehme, um der Liebe seines Sohnes willen. Lasset euch alle erlösen durch mein Blut, das ich für euch Menschen am Kreuz vergossen habe. Amen.